Halt so schön, am schönsten sind die Mädchen noch im Schwimmtrikot. Alle Gaben, die sie haben, sieht man selten so. Da werden selbst die allerstärksten Männer willenlos. Sehen Sie die hübschen Mädchen, alle hüllenlos. Am schönsten sind die Mädchen, wenn sie baden gehen. Da kriegst du für dein Geld doch was zu sehen. Thank you.